Übung 2a. Im Deutschen werden manche Buchstaben je nach Position im Wort unterschiedlich ausgesprochen. Hören und vergleichen Sie. Bank, beide, Büro, abholen, Club, lebt. Danke, du, der, und, Kind, Handwerk. Gut, ganz, Geld, Tag, Zug.